Kapitel 1 Begrüßung. Auf Reservierungswünsche eingehen. A6a. Hören Sie. Was fragen die Gäste? Notieren Sie. Dialog 1. Restaurant Cookie. Guten Abend. Guten Abend. Klein am Apparat. Ich habe gestern einen Tisch für 4 Personen reserviert. Für Sonntag um 8:30. Wir sind jetzt 7 Personen und nicht 4. Können Sie das ändern? Der Tisch neulich war sehr schön. Da muss ich nachsehen. Wo genau möchten Sie sitzen? Rechts in der Ecke, am Fenster. Moment. Ja, das geht. Gleiche Uhrzeit? Ja, vielen Dank. Gern geschehen. Bis Sonntag.